Kombuse. Ja, yeah, try it. Ich will. Nächstes Mal, wenn man sich fragt, willst du mit mir nach Hause gehen? Ja, ich will. Das ist eins, sie übt für eine Heirat. Ich will. Ich will, sagt man, wenn man heiratet. When, on a wedding. They ask, do you really want, I will. Was? I will do. I will try. Ich werde es versuchen. Versuchen. Willst doch immer treu sein, ich werde es versuchen. Es ist schon die Versuchung, dass man es nicht ist. I will be faithful. Ich werde versuchen, treu zu sein. Schon die Versuchung drin, ne? Suche, der sich neu erfinde. Gelinde. Die Gerlinde. Die deutsche Linde. Es ist Gerlinde. Habe ich auch noch nicht gewusst. Mir gerade aufgefallen. Der wahre deutsche Baum an der Linde. War der Linde Odin an der Linde oder an der Esche? Der Weltenesche. Da kommt der, weil die. Warum wächst die auch so schnell? Ne? Esche. Asche. Okay. Oh, du bist schon da. Macht mich ja hier ganz fertig. Er ist schon da. Dann kriegst du doch nicht alle Migrationen. Ich hab das schon gesehen. Cool. Ja, du spürst das in deinen Eingemeinden. Akkusement. Pardon. Küss mir, mach mir der Frühling. Ist ja schon Sommeranfang gewesen am Samstag. Nee, das ist Nein, das ist auch noch im Kalender am 21. Aber nach dem klimatischen ist am 1. Juni. Also jetzt, ihr dürft schwitzen. Den Knopf auch mal. Früher bei Knopf aufbefohlen. Knopf zu und vernünftig hinsetzen. Das ist die Häschenstellung. Nein, lebend. Empfangen? Ich dachte, man lässt es raus, man lässt es fließen. Ich dachte, das ist nehmend. Energie von oben. Das ist die Hake. Die Hunger hat Energie nehmend. Von oben? Ich denke, man will sich erden. Ich dachte, ihr wollt nicht mehr in die da oben verschwinden, ihr wollt hier bleiben. Das ist wieder. Jeder hat seine eigene. Das ist so abstoßen. Verwurzelt in der Erde. Verwurzelt in der Erde und verjüngt im Himmel. Verbunden mit dem Himmel. Verbunden mit dem Himmel. Wurzelgemüse nennt man das. Noch eine Karotte. Ich bin zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin da unten, ich bin da oben. Ich tanze überall. Ja, wie noch einen esoterischen Spruch? Sie geht Wie was? Wie oben so unten. Oben, pui, unten, pui. Hü, hü. Jetzt hat es einen Kissen. Na gut, ja. Jetzt aber ran. Alle geschafft von der Sonne. Oder vom Meer. Nee? Na gut. Ja, Schweiz. Und guck schon wieder so. Nix? Nix drin? Kommt noch. Kommt noch. Es entwickelt sich gerade. Vor der Geburt hatten wir noch deine Übung zu machen. Hm? Schwangerschaftsübungen. Schwangerschaftsübungen. Du hast gesagt, es kommt gerade. Aha, ja. Das war eine schwere Geburt. Na gut. Hamburg ist verspannt. Ja, gut, aber einfach ganz schlechte Laune. Ganz gut. Ganz gut, dass du wieder hergefahren bist. Gut, halt schlimm. Das hast du letztes Mal auch gehabt. Ja. Das hast du in Berlin, das hast du in Hamburg, das hast du immer hier gehabt. Ein Tag ist immer dabei, der will sie alle umbringen. Also aufgepasst. Ich habe mich da zurückgezogen, dann will ich mich nicht zumuten. Damit du nicht genug Mut hast, ihn umzubringen. Oder so, ja. Das mache ich nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, wir bringen uns nicht um und machen uns nicht kaputt. Obwohl die Tendenz immer sehr stark war. Ne? Daher kommt es. Es sind so alte und nicht aufgearbeitete Mutter-Tochter. Ja, darum ja. Jetzt musste an dem Arbeiten mal wieder arbeiten. Es hört nicht auf. Ja, man fragt eben in der Pause, der wird die halbe Minute. Aber verarbeitet, ja. Macht gute Laune. Und die Falten weg. Ja. Gute Laune ist ja, wenn man bei Falten und trotzdem lacht. Nicht, weil sie weg sind. Weil da kann man noch lange drauf warten. Und schlägt irgendwas auch. Oh, verkehrt um an. Ach, gut. Das ist, wenn man Junggeselle ist. Sieht man seine Socken immer an, wie man will. Keine achtet auf einen. Das ist man von den Socken. Na, du hast immer noch zwei Gleichfarben, dann ist ja nicht so farbig. Das kriegst du auch immer noch hin. Was? Das kriegst du auch immer noch hin. Manchmal, nicht immer. Ah. Manchmal ist noch blau und grau und. Vielleicht hat er nur lauter Schwarze. Hat wahrscheinlich nur lauter Schwarze. Der ist schlau. Tja. Hör Christa an, die sagt dir schon, wie es geht. Ja. Ja, du siehst, manche Ratschläge von Christa sind auch nicht so schlimm. Nee? Nur schwarz. Ja, bevor man sich schwarz ärgert, ne? Ja. Sieht man schwarz an. Christa, noch irgendwas? Er ist immer, hört immer auf dich. Könnte dann heiraten. Da sind sie beide still, ja? Einfach ganz, sie sagt auch, ich will. Hast du auch gelernt jetzt? Ich habe sie noch nicht gehört. Doch, sag mal. Ich will. Ich glaube, sie zahlt schlecht. She doesn't pay good well. Na gut, wo waren wir? Bei Socken. Bei Wut. Noch um eine Wutfrage. Die Wut, die tut gut. der Wüterich. Warum keine Wut? Nicht eine Grundaggression, die ständig in euch wubbert. So eine grundlegende Schwingung der Wut. Echt? Mach weiter, Kamel. Stuhl ausgetragen. Das hat dieses Gefühl. Ja, wir können es mal probieren. Kann man austragen, ja. Willst du mich besänftigen? Oder dich besänftigen? Schönes Wort, ne, besänftigen. Wenn einer in der Sänfte trägt, von schwunkelt einer hin, man muss nichts mehr selber machen. Ich bringe den Müll schon runter, wenn der Mann das sagt, das besänftigt dann die Frau. Ja. Immer den Senf dazugeben, reden lassen, keine Widerworte. Gut, jetzt haben wir den Senf. Mostrig. Gut, noch einer, der mich nach draußen tragen möchte. Die muss Kraft haben, ne? Davor haben sie gesagt, die kann vor Kraft kaum laufen. Nur der. Ne, warst du auch so eine kleine unterschwellige Motorwut? Guck mich, ich rede nicht. Red jetzt mit, vielleicht du, Gisela. Doch, Gisela hat so immer irgendwas. Die ist schon ganz schön wüterig. Ja. Oh. Im Moment nicht. Kommt dann nur bei E-Mails so. Sie traut sich, wenn sie weiter weg ist. Ja, ja, das stimmt. Kommt irgendwas. Christa, die staut immer. Nö. Christa staut immer und dann kommt es irgendwann. Klack. Dann beißt sie zu. Das Pferd macht vorher immer. Sie meinte, ich wäre vielleicht eine Neun. Eingepresst. Don't listen to that bullshit. Jetzt, das ist richtig, wirklich, diese Papaji-Numerologen da, das ist die Seuche. Eli Jack Erection Bear und der ganze Zeug da, das ganze Echte. Jeder, du bist eine 9, du bist eine 8, ich sehe das ganz genau, ich bin mit einer Flügel von einer 7 und einer Hinterhaxe von einer 5. Gott. She has. Die wollen dich immer einordnen. Nee, sondern wollen sich auch noch entschuldigen, weil sie ja. Also, wenn er, können noch eine Numerologie-Session machen hier oder sowas. Gehe ich erstmal kurz raus. Aber Christa ist immer auf sowas drauf. Diese Hexen, Esoteriker oder irgendwelche Energie aus der mittelalterlichen Untertasse oder so. Da kommt Christa in Gang. Mit Nummern. Ach, das ist schon so lange her. Das was? Habt ihr schon lange nichts Esoterisches? Du hast doch gerade eben wieder mit der Nummer erzählt. Schon so lange her, wa? Ja, vergiss sofort wieder. Also was hast du? Ja, wie du gerade gesagt hast, staut und dann und ich weiß das und ich sehe das und ich kann es nicht ändern. Du musst ja auch nicht. Schnapp doch. Schnapp doch mal über. Dynamische Schnapper. Meinst du, es stört einen, wenn du schnappst? Na, heute Vormittag, das hat mich schon schockiert, wie du gesagt hast. Also, wenn du jetzt nicht so, wenn dir das nicht so egal wäre, dann hättest du mich schon längst. Ich würde gar keinen reinlassen. Okay, dann bin ich schon beruhigt. Meinst du, ich würde mit irgendeinem reden? Das ist an mir so furchtbar. Also. Ja, du bist natürlich das Furchtbarste hier. Da kannst du jetzt eine Ohren dran machen. Christa, die Furchtbarste unter den Furchtbaren. Furchtbarer geht nicht, steht dann darüber. Vorne drauf ich furchtbar und hinten drauf ich auch. Das hat es wieder persönlich genommen. Guck. Gleich in die Tasche gesteckt. Aber mich ärgert das selber so oft. Ich sag was und dann hinterher denke ich mir, hätte ich es bloß nicht gesagt. Auch da jetzt mit Linse wieder habe ich gesagt, wie Hitler. Und dann dachte ich, mein Gott, was ich denn jetzt wieder sagen? Du weißt, dass man immer den erkennt, den man selber ist, ne? Ja. Ja, das weißt du. Ja, umso schlimmer. Man kennt immer das in dem anderen, was man gerade, wo man schon fast durch wäre, aber noch nicht ganz. Ne? Das geht dann doch gleich frischer, ne? Nee, viele haben Relaxen, wenn ich dann auch Eckhart Tolle sogar sage. Also jede Tendenz, alles, jeder in sich hat einen kleinen Faschisten. Der kleine Hitler ist größer oder kleiner, aber auch Eckhart Tolle ist in seiner Intention ein Faschismus. Jeder, der die Welt retten will oder der was verändern will, ist ein Faschist. Und macht dann Gruppen, Mafia-ähnliche Gruppen, die zusammen dafür arbeiten, für irgendetwas, was ihr Interesse ist. Das ist die Bezeichnung für Faschismus aus Italien heraus. Also Mafia-ähnliche Gruppierung, Verbindungen, die sich zusammentun und auf ein gemeinsames Interesse hinarbeiten. Nämlich etwas anders zu machen. Das nennt man Faschismus. Ist im Normalen ganz neutral, weil das macht jede Gruppe. Auch eine Sangha oder irgendwas, die zusammen auf die Erleuchtung hinarbeiten. Das ist auch Faschismus. Alles Faschismus. Jeder kleine Hitler, der morgens wach wird, der ist halt manchmal auch sehr weiblich. Oder auch öfter. Mehrheitlich? Oder nur? Die Eva Braun. Darum war es ja auch die Eva Braun. Die hätte Hitler. Ohne Eva hätte ja Hitler gar nicht das Ganze machen können, weil sie hat ihn ja immer getröstet hinterher. Sind doch nur. Also in der Richtung. Christa, du bist nicht allein. Gott sei Dank. Auch obwohl du ganz alleine bist. Ja. Aber in dem Alleinsein bist du in guter Gesellschaft, nämlich unter dir selbst, im faschistischen überhaupt, wo Gott sich selber kennen will und faschistisch hinter sich her ist. Im Faschingsverein der göttlichen Untertassen. Aber manchmal beneide ich die, die sich entweder zurückhalten können oder immer gleich alles so rauslassen können. Die kriegen Magengeschwüre. Die kriegen Magengeschwüre. Ja. Bist du das? Ja, oder die, einfach, einfach die schnappen. Die alles immer gleich rauslassen können? Was haben die haben auch nichts davon, die schnappen ja nicht über. Du musst ja ein bisschen sammeln, die Kraft, damit dann, wie du das dann so schön. Doch, dann richtig. Keiner rechnet damit und dann kommt Christa. Mit zum Spruch. Aber manchmal ist es so, dass die anderen sagen, auch gut, dass du das jetzt gesagt hast. Nein, weil sonst das hat, macht aber nur er. Nee, das habe ich auch schon von anderen. Ja? Ja? In der Schule oder so. Nach Schule schon? Ja. Ja, aber letzten Endes, jeder muss seine Rolle spielen. Er spielt keine Rolle. Du brauchst es nicht entschuldigen. Man muss Nein, nicht. Ich will es verstehen. Ja, aber das ist doch entschuldigen wollen. Ich will es verstehen, ich will es doch beherrschen. Willst du auch beherrschen? Nein, bei mir kommt etwas anderes. Woher kommt denn die Langeweile? Vielleicht macht man so Sachen, weil es einfach zu langweilig ist. So. Habe ich auch von gehört. Ja, ich frage mich, was ist da der Hintergrund? Langeweile. Ja, aber und woher kommt die, wieso ist die Langeweile da? Ja, weil zu viel Zeit ist. Woher kommt die Langeweile? Ich meine, wenn du genug Zeit hast, kannst du jetzt ein bisschen drüber meditieren die nächste Zeit und dann, wenn du, dann reden wir nochmal drüber. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Langeweile. Das ist die Natur von jedem leider. Die ganze Welt langweilt sich. Was meinst du, warum so viele Fernsehprogramme gibt und so viele Wissenschaftler und so viele Ehen geschlossen werden? Es wird doch nur aus Langeweile geheiratet. Sex aus Langeweile, meinst du aus Spaß? Und aus Langeweile kommen Langweiler bei raus. Das ist so. Muss man einfach mal klar sagen. Die ganze Menschheit ist Langeweiler. Aus Langeweile entstandene Langweiler. Ja, das war schon bei Castaneda, bei Don Juan, das war eine Grundprämisse. Langweiliger Sex, aus Langeweile das und das, und dann kommt Langeweile, energetische Langweiler daraus. So, Karnevals. Maskenvereine. In Köln, die meisten sind im November geboren. Alles Skorpione, die im Karneval gezeugt sind. Keiner weiß, wer es war. Aber was im Karneval geschieht, ist alles wurscht. Aber warum ist Karneval? Aus Langeweile? Hoch die Tassen, ein Saufen gehen. Warum passiert das alles? Langeweile, oder was? Könntest du so sehen. Keine Ahnung. Aus Wunsch nach Unterhaltung? Wo kommt der Wunsch nach Unterhaltung her? Aus was? Aus was für einer? Ablenkung. Wodurch kommt es? Könntest du so sehen. Es gibt jetzt 7,5 Milliarden Menschen aus Langeweile. Also auch aus Unbefriedigtsein. Nicht wissen, was zu tun mit dem ganzen Ding. Immer mehr, immer mehr. Der Urtrieb Gottes. Er ist allein und will sich unterhalten und schafft sich ein imaginäres Zweites. Und unterhält sich dann mit sich selbst und schafft sich dann den ganzen Hokuspokus. Könntest du so sehen, wenn es so ist. Es gibt ja viele esoterische Bücher, die sagen, er war so allein und schaffte sich dann ein Eferlein. Aber ich sehe das nicht so. Nee. Das ist eine esoterische Erklärung, die ich nicht durchgehen lasse. Weil das kann man alles erklären, bloß ist es. Und dann versucht man durch die Erklärung dann eben eine Erklärung zu finden und dann auch eine Kontrolle dadurch, weil ich weiß, wie es, warum jetzt. Jetzt kann ich es möglicherweise dann, naja, beherrschen. Nee. Für mich ist das alles genauso, wie es zu sein hat. Nicht aus Langeweile irgendwas, es ist einfach die Art und Weise, wie sich Wirklichkeit verwirklicht. Da muss man keine Erklärung, warum irgendeiner was tut aus Langeweile oder so. Und kannst jetzt sagen, warum geht sie jetzt auf die Bank oder so? Ja, siehst du, jetzt weißt du endlich, warum ich keine Blumen neben mir dulde. Das riecht ja so. Ja, sind auch gewaltig. Weißt du, was ich meine? Also von der relativen Verstandesebene, von esoterischen Erklärungen, Religionen, kannst du alles erklären. Und versuchen auch, und dann sagt man, jeder nickt dann ja, weil es scheinbar verständlich und einleuchtend ist. Ja, aber im Endeffekt ist alles scheiße. Weil keiner weiß, warum. Und keiner muss wissen, warum. Das Sein muss nicht wissen, warum was passiert. Da passiert nichts. Das ist einfach ein Tanz von was. Es tanzt was. Aber tanzt da was? Kommt was? Geht was? Also es gibt da zwei Variationen. Eine, da muss gar nichts verstehen, ist einfach nur warum, warum nicht. Und der andere, warum, hat immer ein darum. Darum, Löffelstiel, wer viel frisst, der wiegt auch viel. Ja, es ist dann die Erklärung. Also ess die Hälfte, fress die FDH und du bist dann fast nicht mehr da. Da gibt es keinen dazwischen, keine Brücke zwischen den kleinen esoterischen und wissenschaftlichen Versuchen, da irgendetwas mal zu begreifen und das, wo es gar keine Notwendigkeit gibt dafür. Wer muss das wissen, warum? Wen gibt es überhaupt, der sich langweilen könnte? Und mit was? Welches Selbst langweilt sich mit sich selbst? Zwei Selbste schon, oder was? Und wer ist aggressiv? Und wer muss wissen, warum? Wer schnappt dann irgendwo raus, wenn er gar nicht schnappt? Schnapper. Ja, die Frage, willst du der Wissenschaftler bleiben, der nie Wissen schaffen kann, oder willst du das sein, was Wissen ist, was gar nichts schaffen muss, weil es schon Wissen ist? Dazwischen gibt es nichts. Wenn du das bist, was du bist, ist einfach, warum nicht? Oder du bist dieser kleine Wissenschaftler und Jugend forscht. Und Jugend forscht, weil es mal erwachsen werden will und irgendwas beherrschen möchte. Mal irgendwo, ich will auch mal glücklich sein. Warum denn ich nicht? Immer warum ich denn nicht? Warum der, warum nicht ich? Warum poor me. Warum nicht ich? Wir sind selbstmitleidigen Jugendforschwissenschaftler, der zu allen Gurus und Ashrams hinsetzt und sich Hämorrhoiden holt. Und Verspannungen vom vielen in sich gehen. Man sollte in andere gehen, habe ich gehört. Im Tantra sagt man nicht in dich, geh in andere. Das ist mal gut, wenn man dann wen anguckt, der kein Wort verstanden hat. Das ist aber nicht nur da so. Also ich kann zwei Bilder malen und da gibt es keine Brücke. Das eine ist diese siebenfache Hexenjacht da vorne, wo du ständig hinter dir herjagst und ein Glücksritter deiner selbst bist, oder du bist das, was du bist, und da gibt es absolut nichts zu holen und nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Also was jetzt? Ja, man kann sich aber ja nicht aussuchen. Wer kann sich nicht aussuchen? Christa, jetzt machst du schon wieder hier dein Ich, kleine Erna, und Fritzchen hat heute keine Zeit. Oh, dieser Entschuldigung, dieser, da könnte ich aber reinhauen. Eine Flasche auf die andere Flasche. Oh, ich kann mich so nicht. Du kannst dich das doch nicht aussuchen. La la la la la. Wenn ich könnte, würde ich aber anders. Wir können auch anders. Wer wir? War mal ein Film. Bist du jetzt zwei schon? Mindestens. Wer bin ich und wenn wie viele oder was? Naja, du sagst das ja immer wieder, es ist letzten Endes einfach Angst. Was sagst du? Blödsinn, auch Blödsinn, alles bescheuert. Hast du auch gesagt? Ist doch scheißegal, ob ich es gesagt habe. Ich habe hier scheiße geredet, wie immer. Jetzt willst du mich schon wieder festnageln hier. Jetzt ist es schon den Nagel in der Hand und den Hammer am Schwingen hier. Du hast doch mal gesagt. Vor zwei Jahren, ich bin auch dabei. Ich habe zwar geschlafen, aber ich kriege ja alles mit. Ich höre es ja alles nochmal nach. Mindestens zweimal oder dreimal. Die hört jede MP3 bestimmt 6-7 Mal. Weiß schon jedes Wort, was du sagst. Christa ist immer dabei. Ja, und jetzt sage ich dir, es war alles scheiße. Was machst du jetzt? Ich weiß ja auch, was ich weiß. Dann juckst du dir unterm Arm, oder was? Ich weiß ja auch, was ich weiß. Man muss sie nur in die Ecke jagen, die kleinen Hasen, schon fangen sie an zu kratzen. Manche kratzen dann an der Wand, wo sie dran stehen, in der Ecke, und wollen die Wand einreißen. Oder wenn das nicht mehr geht, dann drehen sie sich um und tun so, als wenn sie Krallen hätten. Dann ist gut gebrüllt, kleiner Katzenfreund. Ja, was jetzt kriegst du da? Ja, aber worum geht's jetzt überhaupt? Ja, frag mich doch nicht. Geht doch um nichts. Warum man nicht nichts sein kann? Was? Was man nicht nichts sein kann. Was? Ja. dieses ganze Affentheater da veranstaltet. Schaut, lacht sie wieder. Das ist ja in Ordnung. Christa häkelt. Ich häkel. Aber Isaac häkelte auch. Weil der hätte jetzt gesagt, das kannst du ja auch nicht. Du kannst das gar nicht ändern. Das ist das für unconditioned habits. Aber wenn du in die Werbe gehst und ja, der ist ein, siehst, dann ist ein unconditioned rabbit. Du bist einfach im Frieden mit dem Habit. Eine unkonditionierte Hase. Hasst mich mal. Hasst mich mal. Ja, das, er ist ja auch ein Erklärer und Entschuldiger und Gott, oh Gott. Er will sich auch mal selbst entschuldigen. Er muss ja auch auf seine Donation achten. Wenn er da so ein Erfolgserlebnis hat, schmeißt er vielleicht einer ein bisschen mehr rein. Dann muss er nicht mal sagen, das Ticket war so teuer. Ja, und ist egal, musst du jetzt nicht wissen. Du musst nicht alles wissen. Wir reden jetzt über irgendeinen, den du nicht kennen musst. Ja, das ist einer der wesentlichen Gründe, dass ich jetzt dieses Jahr bis zum 60. Schluss mache. Hm? Es war, wenn ich die ganzen mit sogenannten, die mich Kollege nennen. Ich will endlich mal sagen, leck mich, dann. Nicht dein Kollege, ich träume weiter, Junge. Cholerisch. Das hat letztes Jahr mich wirklich ein bisschen geheilt, diese zwei Sessions da. So, Christa weiß von sich aus auch was, hat sie gerade gesagt. Noch einer? Ich weiß auch was. Hört sich gut an. Jetzt denkt sie drüber nach und lacht über sich selbst. Darum sitzt sie her, damit sie das lernt über den Scheiß, den sie so verbricht, mal richtig los zu lachen oder zu heulen. Dieses kleine Mädchen, was immer wieder wach wird und sagt, ich weiß aber auch was. Ja, auch. Nein, das muss durchbrechen jetzt. Wir sind jetzt in einer Encounter-Gruppe hier. Muss mal bis zum letzten Aufs gefegt werden. Ich habe es damals nicht geschafft. Ich habe dann Gelbsucht gekriegt, weil ich keine Katharsis kriegen konnte. Aber damit kannst du warten, bis du jetzt in Berlin bist, ne? Mit der Gelbsucht. Ja. Ja, ist verrückt, was man alles mit sich rumschleppt, wa? Da kommt noch irgendeine Urahnin, die irgendwann mal auch eine katastrophale Erfahrung gehabt hat, die dann von links, von der linken Brust nach rechts schießt oder so. Auf einmal weiß man gar nicht, warum das passiert. Und schon verrückt, ne, dass der Körper alles so im Programm hat. Boah. Muss man überhaupt wissen, wo es herkommt? Und warum? Was soll man da lösen? Für eine Lösung hat man dann 10 andere Schießer. Da kannst du ruhig Schießerwäsche und Unterwäsche tragen, das hilft dann auch nichts mehr. Das ist ja das scheiß Karma-Yoga, diese ganzen Dinge. Knotenlösungen, der karmische Knoten, noch ein karmischer Knoten. Und desto mehr du löst und desto mehr Erfolg hast, desto mehr wird der größte Knoten, nämlich dass du was machen kannst. Dass es da was zu tun gibt. Das ist ja dieser Witz. Desto mehr Erfolg, desto mehr saugst du an ihm. Dieser kleine Säugling wird immer stärker, weil er ein bisschen Erfolg hatte an seinen kleinen energetischen Auflösungen seines genetisch programmierten, konditionierten, körperlichen Energiehopfens hier. erstmal Hopfen und Malz verloren hier. Hüpfen sie denn? Der Hopfen. Tropfen. Ihr seid gepropfte Bäume. Ihr seid noch niemals das Original. Alles gepropft. Aufgepropft. Der Stamm. Noch niemals der Stamm ist euer Original. Kein Deutscher mehr in fremden Landen. Nur noch in Bolivien oder so. Wir kommen jetzt allen Sachen, was die Lehrer gesagt haben. Die Deutschen Karma. Die Deutschen sind von der Charakter her jetzt sehr offen, weil die ja durch die Schwimme, was sie getan haben. Ja, da sowas redete auch. Das Schlimmste, was er mal gesagt hat, glaube ich, hat mir einer erzählt. Da ist ein Kind ertrunken in seiner Gegenwart über Brücke und da hat er gesehen und hat das erzählt, dass nichts, er ist ertrunken, hat das dem zugeschaut als das Zeugebewusstsein. Übrigens das Zeugebewusstsein. Er war voll im Zeugebewusstsein. Ha? Nein, er hat das dann. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, warum bist du nicht rein, hast gerettet? Und da waren andere, aber es war doch eine Gnade für das Kind zu ertrinken in Gegenwärtigkeit eines Buddhas. Hat der gesagt. Aber ich sag's dir. Kannst du nicht, ich sag's dir. Keine Ahnung, vor 6, 7, 8 Jahren, keine Ahnung. Das hat mir schon vor 5 Jahren oder 6 Jahren erzählt. Da waren sie total, das war eine kleine Katastrophe in der ganzen Samapan-Gesellschaft. Da haben sie gut zu schlucken gehabt. Doch schluckst du ja jetzt sogar noch. Ja, aber ist so. Das ist diese Arroganz von Erleuchteten oder Erwachten, die dann denken, was in ihrer Gegenwart im Zeugenbewusstsein passiert, das ist dann schon eine Gnade. Und dass du überhaupt hier sitzen kannst. What took you so long? Was für ein arrogantes Arschholgehabe. Ich habe jetzt mich selbst realisiert und dass du hier sitzen darfst, ist schon eine Gnade für dich. Und wenn du in meiner Gegenwart stirbst, dann hast du schon dein nächstes Leben eine bessere Ausgangsbasis in der Richtung. Da glauben die auch noch dran. Da würde ich aber auch wütend dann. Da schnappe ich aber auch mal. Nee, aber in welchem Theater sitzen wir denn? Aber auch das gehört dazu. Aber das ist nicht besser, als wenn ein Schlachtermeister seinen Gesellen einen um die Ohren haut. Oder irgendwas. Und dann sagt ja, sei froh, dass du, der Vater dann, dass du deine Füße unter meinem Tisch noch halten darfst, weil so einen anderen Vater hast du gar nicht verdient. Oder so ein Scheiß. So, was bildet sich überhaupt dieser menschlichen Affengesellschaft alles ein? Verrückt, ne? Aber das war wirklich der Höhepunkt. Das hat wirklich, da war Napoleon doch ein kleiner irgendwas dagegen. Gegen diese Arroganz, ne? Gott, oh Gott. Und wenn ich da in Holland bei diesem Treffen war und dann in San Diego und dieses ganze Ding, genau das strömt da weg. Verrückt. So, ich bin im Gottesbewusstsein, im Zeugebewusstsein und ihr seid noch im Schweinestall der Untertassen Bewusstseins, Unterbewusstseins, persönlichen Futzelgeschichte. Wenn ihr erstmal da seid, wo ich bin, dann geht's euch gut. Ja, schnarchen wir einen drauf. Verrückt, oder? Aber wie lange hat man daran auch geglaubt? An den Scheiß. Da kann man jetzt noch wütend werden. Wenn es nicht so lustig wäre. Wegen diesen Kasperls. Alles Kasperletheater. In welchem Film spielt das denn? Ne? Selbstgedrehten. Und da ist man überall dran schuld an dem Scheiß. Das Schlimmste ist, wenn dann noch andere sind, die dann verteidigen. Dann haben sie noch wirklich Probleme. Darum war ich auch schon immer so drauf. Zu Anfang, da waren sie immer sehr verteidigungs. So schlecht war er aber auch nicht. Das ist eigentlich das schlimmste Urteil. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der war viel schlimmer. So, weiter geht's. Alles muss weg. Alles muss weg. Da fand ich YouTuber, der hatte auch immer schöne Sprüche über Gurus, diese ganzen Säcke. Das Schönste war, wenn es wirklich helfen würde, guckt, geh nach Indien und guck, wie Indien aussieht, wenn Gurus wirklich was helfen würden. Dann siehst du, was aus Indien wird. Wollt ihr das auch im Westen haben? Die ganzen Avatare und Gurus und die Dinge. Ashram rumsitzen und die Bananen, die man essen sollte, auf eine Pucha mitmachen. Kokosnüsse. Na gut, dass das alles nur Sport, Spiel, Spannung ist. Ne? Ja. Da entspannt was. Prakash, ne? Was sagst du dazu? Fällt mir gerade der Spruch von diesem alten Baba ein, als die Frau, der jetzt in Delhi diese Massenvergewaltigung hatte. Sie hätte ja nur sagen müssen, meine Brüder, dann wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Meine Brüder hätte sagen müssen und... Das hat er auch gesagt. Oh, meine Brüder. Was heißt das? Ja, dann hätten sie wahrscheinlich sie nicht mit der Eisenstange vergewaltigt. Weil das waren Islamisten, oder was? Nee, Hindus. Okay, Hindu. Da bist du Hindu. Ja, da bist du Hindu. Ja, aber das ist ja im Moment in Indien... Ja, und dass die Frau überhaupt aus dem Haus gehen, dann haben sie allein schon Schuld. Hat er gesagt? Haben andere wieder gesagt. Ach so. Es haben mehrere Inder was gesagt. Ganz viele. Ja. Nur zu dem Thema, was, Babas sagen. Was aus Indien mit den ganzen Babas wert. Und Sadhus. Und Gurus. Gurus, Babas. Alibabas. Ja. Ja, ist so. Ich mag sie alle. Weiß. Ja gut, noch irgendein. Können wir irgendwas fertig machen? Hat noch irgendeiner was gesagt, was unmöglich ist? Nee? Das wird auch noch sein, und zwar bei dem Satya Nadim, wo ich mal sein Buch gelesen habe, der hat geschrieben, dass in der Welt es genau ausgeglichen ist, das Gute und das Böse, Liebe und Hass, wie so die zwei Seiten von der Münze. Und dass auch in jedem Phantomleben, wenn es zum Schluss stirbt oder die Bühne verlässt, jedes gleich viel Glück und gleich viel Leid erfahren hat. Stimmt das? Hat er geschrieben. Ich glaube, dass er es geschrieben hat. Dann habe ich gedacht, ja, ruhig. Ich meine, er hätte die Zwiebel unter Wasser schälen sollen. Ich weiß ja nicht, wie das gemessen wird. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Weil wenn du mich fragst, nein. Allein wenn man dann versucht, dann einen 50-50-Joker zu ziehen, der klappt auch nicht. Nein, ich würde sagen, es gibt 100% nur Gutheit. Es gibt gar nichts Schlechtes. Und was soll denn da ausgeglichen sein? Was soll sich denn mit was ausgleichen? Ideen? Die Idee von Gutheit ist genauso viel vorhanden wie die Idee von Schlechtheit oder was? Oder ist das, was die Güte an sich ist, nämlich das Gute, was Gott in seiner Natur ist, wo es nichts Zweites zu gibt und sich realisiert und realisiert sich in Gutheit? Und da gibt es nur Gutheit. Und es gibt nur Gut und Schlecht von Phantomen, von Ideen, die dann noch eine Waage aufmachen und dann soll es noch 50-50 sein. Wer braucht denn das Verstehen überhaupt und wer muss das wiegen und wer muss das da Phantom die... Phantom. Ja, aber... Beruhigen für das Phantom. Ja, aber wer will das Phantom beruhigen? Auch ein anderes Phantom. Ein Phantom ist ein Befriediger für einen anderen Phantom. Ein Phantombefriediger. Hat es dann das gleiche wie Religion? Es sind doch alles weitere Religionen im Moment. Die ganzen, wie auch immer, die rumlaufen, das ist alles Religion. Das ist jetzt auch eine Ramana-Religion, wird gerade wieder praktiziert. Papaji-Religion, das ist eher als Disciple, das ist Religion, was sonst? Das meinst du, weil ich da im Tiro gesessen habe und dagegen die Religion, ich habe versucht, sie wirklich im Keime zu ersticken, aber was soll ich tun? Der Ramana-Ismus und der Avatar-Ismus, das ist ein Ismus, kommt überall raus. Das wird gerade total vereinnahmt von allen möglichen, was auch immer, Vedanta-Meistern, die dann auf einmal Advaita-Vedanta-Meister sind. Oder Advaita-Lehrer. Wie kann man ein Advaita-Lehrer sein? Da muss man sich mal... Na, ich sage nur, auch das war ja das Besondere. Er hat das Buch geschrieben und 3 Jahre später hat er renounced seine Erleuchtung. Hat er gesagt, ich habe einen Ego-Return. Und dann 3 Jahre später, noch weiter später, hat er wieder auf der Bühne gesessen, jetzt habe ich's. Das war Satyam Nadin. La Pura Vida in San Jose in Costa Rica. Der Oberdealer aus dem Knast. 50-50 Joker. Wie werde ich Millionär? Diese ganzen Ideen, das ist reine Esoterik, also wirklich banalste Esoterik überhaupt. Überhaupt eine Waagschale hinzustellen oder ein Leben von einem Phantom, was dann 50-50 so viel Gutes wie Böses erfahren hat. Oder? So Beispiele von ja, bestimmte Phantomen. Charles Manson auch oder so? Nee, von Bill Clinton. Oh, der hat genauso viel seine Frau befriedigt, als er befriedigt wurde von Slewinski, oder wie hieß die Frau? Nein, der erste war der schlechteste Mann der Welt und nachher war der demütigste Mann. Das stand halt drin. Quasi wie das. Backe, backe, backe, backe Kuchen, ich backe mir einen Clinton. Ja, man ist das selber, wenn es einem gut geht, geht es dann auch irgendwann mal schlecht. Das wechselt sich ja schon. Nee, manchen Leuten geht es nur schlecht. Ah, höre ich immer. Also immer, wenn ich sie sehe, ist nur schlecht und aggressiv. Also da... Ja, das ist Galgenhumor. Da lacht nur der Galgen, nicht die, die hängt. Nein, es gibt... Wer will denn da überhaupt... Wer zählt die Minuten, wo es ihm schlecht oder gut geht? Oder wer sagt da irgendwelche Dinge? Und warum sollte das überhaupt so sein? Wenn einer ein ganz scheiße Leben hat, ein anderer hat ein gutes Leben, das ist doch immer das Bewusstsein, was beide Seiten erlebt. Aber wer muss denn da wiegen? Was? Ja. Die Fichte wäre erstmal ganz gut. Ja, erzähl doch mal. Das war echt viel zu tun. Wie geht's mir denn gerade? Das macht ja jeder. Jeder kümmert sich um seinen kleinen Zustand, wie es ihm gerade von der Furz von links nach rechts geht. Ob der heute der nicht stinkt oder doch stinkt oder ob er wehtut oder nicht wehtut. Jeder ist doch schon immer am Zählen. Der zählt doch jede kleine Gemütsverfassung. Und wenn es ihm mal ein paar Tage gut geht, dann weiß er schon, oh, das ist jetzt bald vorbei. Jetzt muss ich aufpassen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich stelle das Telefon ab. Ich will auch keinen mehr sehen. Das ist gefährlich. Intuitiv weiß ich, wer mich jetzt anruft, der hat eine böse Nachricht. Der reißt mich wieder runter. Ich war gerade so gut drauf. Ist es nicht so, der kleine Liebhaber in einem, der jede kleinste Regung zählt und wiegt und aufwiegt und wie der eine geguckt hat an einem oder welches Wort man da gehört hat und wie es gemeint ist und jeder versucht ständig zu kontrollieren und jedes kleine Gemüts- und Emotionsfetzen, den um die Ohren kriegt, dann noch einzuordnen und dann, wenn ich es verstehe, kann ich es ja noch beherrschen und kann es dann noch verstehen. Wenn ich es verstehe, ist ja nicht so schlimm, dann habe ich noch ein bisschen was. Gott, oh Gott. dem geht es ja auch nicht so gut, kann ich ja nicht alles so wörtlich nehmen, was er mir sagt. Ich weiß ja, wie es ihm geht. Sind wir nicht alle ein bisschen Gaga? Lady Gaga, Dame Gaga. Und Christa legt immer alles auf die Goldwaage. Manche haben die Diamantenschleifer. Die wollen sich auch selbst, fühlt sich wie ein Rohdiamant und keiner merkt. Manche haben auch eine Perle zu Hause, die macht alles sauber. Kronleuchter. Sind wir nicht total bescheuert? Absolut bescheuert. Dieser Geigenzähler in einem, der ständig jede Emotion um sich herum versucht zu analysieren und zu filtrieren und alles wahrzunehmen aus lauter, was passiert jetzt wieder? Ich bin im Krieg, muss aufpassen. Ich mache jetzt Vipassana, ich passe auf. Ja, das nennt man Gewahrseinsschulung, damit man weiß, wo der Krieg ist. Dann hat Buddha noch gesagt, du sollst beim Meditieren die Augen nicht zumachen, pass auf. Also Augen zu beim Meditieren, ganz schlecht. Es wird einem sofort das Portemonnaie geklaut. So, da gab es echt Banden, die Meditationszentren sich einfach neben gesessen. Ganz unschuldig. Gut, es gibt was zu tun. Dass einem bloß nichts wegkommt. Ist so. Sie hat gerade ihre Tasche im Umkleidekabine, haben sie ihr stibitzt. Sie wollte nur unschuldig ein paar Schuhe anziehen, aber warum sie in die Umkleidekabine gegangen ist, weiß kein Mensch. Das hört sich zumindest. Ich wollte ein paar neue Schuhe kaufen, bin in die Umkleidekabine, da hat man mir meine Tasche weggenommen. Hättest du die Übung gemacht, dann hättest du, ohne sich hinzusetzen, deine Schuhe anziehen können. Nächstes Mal. Yoga vorher. Das Yoga des Schuhanziehens und dann nicht mehr in die Kabine. Ja, da hat. Was ist dann, wenn wirklich einer einem Portemonnaie oder den Personalausweis klaut oder irgendwas? Wie das in die Energie reinfährt? Du fühlst dich total vergewaltigt. Ja, warum ich? Warum konnte sie dem nicht? Der hat doch genug, oder? Warum trifft es immer die? Mich? Warum hauen meine Freunde immer ab? Denn ihr Freund ist doch viel schlimmer. Oder sie ist viel schlimmer. An dem seine Stelle würde ich eh schon weg sein. Aber warum hauen sie mal bei mir ab? Und dann immer zu meinen Freundinnen. Christa, warum sterben deine Männer immer? Warum immer bei dir? Sind Annoncen in der Zeitung setzen. Suche lebensmüden Mann, ich garantiere. schon 3 Erfolgsberichte. Ich zahle auch in die Lebensversicherung ein. Dreifache Witwe sucht neuen Lebensmüden. Da kommt Spaß. Ich glaube, da würden sich mehrere melden. Das wäre vielleicht wirklich lustig. Ja, was soll man sonst für eine Anzeige aufsetzen? Also, wenn sich da meldet, zumindest erweist er schon mal ein bisschen Humor. Schon mal. Nee, mit Spaß, das ist echt. Wir hatten in einer Firma damals mit dem Studio, da haben wir eine Annonce habe ich reingesetzt, eine überregionale Sound-In und dran, warten auf eure dummen Fragen. Dann haben sie schon beim Anrufen haben sie gelacht. Und schon war Verkaufserfolg. Ruft uns an, wir warten auf eure dummen Fragen. Und da habe ich schon geübt hierfür. Ja, noch eine Ramana-Frage. Nee. Nee? Ich habe so auf dich gezählt. Weil immer nach den Fragen wird es doch ein bisschen ernsthafter. Du bist ein Niveauregulierer. Das ist immer in Bombay ganz angenehm, weil da sitzen dann eben alle so in der Richtung, die sind schon durch alle Shivas und Brahmans und drinnen und irgendwelche Bücher, manche saßen schon bei dieser Gata, bei Ramesh, bei Ranjit und bei, die sind ja wirklich die Nachsitzer des Universums. Aber da kommen dann halt dann haben sie so schon mal eine Präparation. Und sich darüber zu halten, was meint er damit, wenn er das gesagt hat. Und wunderbar. Und dann kann man ein bisschen Tennis spielen. Naja. Aber es ist doch bescheuert, ne, dass man in Bombay sitzen muss, da Bücher über rauskommen und die dann in Deutsch übersetzt werden. Das sagt doch alles. Das geht doch gar nicht sonst, ne? Als wenn ich auf Deutsch nie was gesagt habe. Die Inder sind auch so schnell. 5 Bücher in 2 Jahren. Die Deutschen haben jetzt 12 Jahre, gerade das waren 2 raus. So faul sind die Deutschen. Und dann sagt man auch, die Inder arbeiten nicht. Alles widerlegt. Puh. Wettbewerb. Ja, eine Frage aus der bayerischen Überschwemmungslandschaft. Gibt es Zeit? Jo. Ja. Wow. Sogar, wenn ich sage, es gibt es nicht, dann gibt es sie auch noch. Am besten, wenn man sagt, sie gibt es nicht, gibt es sie auch noch. Weil wer hat dann gesagt, dass es sie nicht gibt und in welcher Zeit? Es gibt sie als Erfahrung, aber man könnte sagen, nicht in der Realität. Also es gibt die Erfahrung von 2, aber es gibt in der Realität nicht 2. Also ja, es gibt sie als Erfahrung, aber nicht als Realität. Wisst ihr, die linke Ecke hat doch immer, da kommt doch was raus. Kommst du ungefähr mit? Ja, ne? Ne? Du könntest sagen, dass du den Baum siehst, dafür brauchst du die Erfahrung, dass du getrennt bist vom Baum. Aber in der Natur bist du und der Baum nicht verschieden. Da gibt es keine 2. Da gibt es weder dich als Seher noch das Gesehene als Realität, sondern das, was der Seher ist und das Gesehene, sind in der Natur nicht 2. Und doch hast du die Erfahrung von Zweiheit. Und das nennt man 2. Zeit. Sekunde. Das Zweite. Also ja und nein. Sie gibt es als Erfahrung, aber nicht als Realität. Ganz einfach. Es ist immer ja und nein, also immer paradox. Ja, es gibt die esoterische, was auch immer, Lehre und das ganze Vedanta und Yoga und Dinge. Ja, es gibt es, aber keiner braucht es. Das ist das Schöne. Darum ist es eben reine Unterhaltung. Es ist nicht aus Notwendigkeit. Es braucht keine Balance. Also es braucht keine Harmonie, das Sein. Was für ein Sein bräuchte denn eine Harmonie? In was? Es ist in der Disharmonie genauso sein wie in der Harmonie. Es bedarf das eine nicht oder das andere nicht. Und wer muss da beruhigt werden mit 50-50 oder sowas? Das Sein braucht keine Beruhigung, das ist die Ruhe. Und das, was beruhigt werden will, das ist was? Eine temporäre Erscheinung, die weder real noch nicht real ist, die einfach eine Flüchtigkeitssensation ist, die im Zirkus des Seins. Ein kurzer Purzelbaum des Seins, aber ist das Sein der Purzelbaum oder das, was weder purzelt beim Purzeln noch beim Magen? Warum bin ich da nicht einverstanden, dass es keine Zeit gibt? Ich habe doch gesagt, es gibt sie. Ja, ich meine mit dem, dass du sagst, es ist nur eine Erfahrung. Was heißt nur? Es ist eine Erfahrung. Ja, es ist eine Erfahrung. Aber wenn du wirklich versuchst, die Realität darin zu finden, dann findest du nicht. Du findest einfach nur möglicherweise. Zeit ist, oder? Zeit ist, kann man das sagen? Zeit ist als Erfahrung, aber nicht als Realität. Du könntest sagen, die Natur von Zeit ist Realität, aber nicht die Zeit. Aber Zeit und Realität ist dasselbe. Nein. Realität ist das Selbst, aber die Zeit ist eine Erfahrung von Selbst. Darum ist es nicht dasselbe. Es ist in der Natur nicht verschieden, kannst du sagen, aber es ist nicht. Genau wie die Wirklichkeit ist nicht die Verwirklichung, obwohl die Verwirklichung, die Natur der Verwirklichung ist die Wirklichkeit. Und du kannst nicht sagen, die Verwirklichung ist die Wirklichkeit. Du kannst es zwar sagen, aber das stimmt nicht. Du kannst sagen, das Mikrofon, die Wirklichkeit des Mikrofons ist nicht weniger wirklich als die Wirklichkeit des Seins. Aber du kannst nicht sagen, das Mikrofon ist die Wirklichkeit. Also die Information von Wirklichkeit ist nicht das, was die Wirklichkeit ist. Obwohl sie nicht verschieden sind. Die Wirklichkeit hat eigentlich gar keinen Namen, wie das Tao. Was man benennen kann, wenn man sagt, das Tao ist die Zeit, dann wäre das, was keine Zeit ist, nicht das Tao. Also die Zeit und die Nichtzeit in der Natur ist Wirklichkeit. Und wenn wir uns nicht sagen, die Zeit ist wirklich oder die Nichtzeit ist wirklich. Die Form und die Nichtform, das ist das Gleiche. Die Form wäre die Zeit und das Formlose wäre die Nichtzeit, das Zeitlose. Zeit und zeitlos. Beides ist Variation von Sein, aber beide sind beides nicht. Existiert nicht. Beides hat keine sind nicht unabhängige Existenz. Sie sind abhängig von der Existenz des Seins. Aber Sein ist nicht abhängig von der Existenz von Zeit oder Nichtzeit. Aber Sein selbst existiert ja nicht. Die Existenz muss nicht existieren, um zu existieren. Das Sein muss nicht sein, um zu sein. Und das, was sein muss, um zu sein, ist nicht das Sein. Also das Sein, was sein muss, um zu sein, ist relatives Sein. Aber das absolute Sein muss noch nicht mal sein, um zu sein. Ja, ist doch dann ganz einfach. Aber die Zeit ist vor dem Sein. Das vor dem relativen Sein, da hast du recht. Es muss Zeit sein, sonst gäbe es keine Erfahrung von Sein. Also das erfahrbare Sein braucht Zeit. Aber das Sein in seiner Natur als absolutes Sein braucht keine Zeit, um zu sein. Aber Sein, dass er mit Sein sich erfahren kann als Sein, braucht es die Zeit. Nämlich zwei Seins. Einen Seienden und etwas, was der Seiende erfährt als Sein. Also es ist wie, es erfährt sich in einer vorgestellten Täuschung von Zweiheit. Und wenn man dann sagt, es träumt sich die Zeit und die Nichtzeit und alles, was geträumt werden kann, aber das, was alles träumt, ist nicht träumbar oder erfahrbar. Und alles, was erfahrbar ist oder auch der Erfahrende, den man erfahren kann, ist nicht das, was das Allerfahrende ist, aber selbst sich das als das nie erfahren wird. Was heißt Nichtzeit? Nichtzeit? Ja, formloses Sein. Das ist dann, wenn du die Information und dann in dem, wo die Information erscheint, da gibt es keine Zeit. Das ist das ewige Jetzt. In dem dann das zeitliche, flüchtige Wechselnde erscheint. Das nennt man dann Nichtzeit oder das Formlose, in dem die Form erscheint, die in der Natur aber nicht verschieden sind. Die sind beide leer. Weil damit es Zeit sein kann, geben kann, muss es auch Nichtzeit geben. Weil nur in dem Polaren existiert überhaupt etwas, im Relativen. Damit Sein sein kann, muss es auch Nichtsein geben. Aber damit Sein sein kann und Nichtsein sein kann, muss das, was Sein sein kann und Nichtsein sein kann, sein. Ohne zu sein oder nicht zu sein. Man, gut, muss man das auch nicht verstehen. Man kann aber. Geht. Aber muss nicht. Nein, der Hinweis, das Wissen deines, dass du bist, in allen Umständen, auch in der Abwesenheit von Anwesenheit von etwas, was dann das berühmte Tiefschlaf wäre. Die absolute Abwesenheit einer Anwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß, oder Zeit oder nicht Zeit, oder irgendeiner Idee. Also das, was du bist, was auch absolut in der Abwesenheit von dem, was immer du dir vorstellst, ist, das könntest du sagen, ist deine Natur. Und das könntest du sagen, ist das Wesen, das du bist. Und aus diesem Wesen, das du bist, verwirklichst du dich in unwesentlichen Träumen, die nicht verschieden sind von dir, weil du bist das Wesen des Traumes, aber du wirst dich im Traum nicht finden. Du bist das Wesen der Zeit, du bist das Wesen der Nichtzeit. Du bist das Wesen an sich, das Herz aller Dinge und Nicht-Dinge und Zeit und Nichtzeit und was auch immer. Aber du wirst dich als Herz nie erfahren können. Und alles, was du erfährst, ist es nicht. Ganz einfach. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich Zeit sage, meine ich was anderes als das, was du meinst. Also ich habe mich jetzt so, wenn ich dir zuhöre, dann empfinde ich mich selber als nochmal vor diesem, wo alles Schichten. Erscheint. Du bist alles, okay? Ja, du bist mit und ohne. Aber davor ist die Zeit, das, was ich mit Zeit meine. Nein, ich kann es nicht. Ich weiß kein anderes Wort. Nee, Zeit heißt die Erfahrung von Zweiheit. Zeit ist Gott sich selbst erfahren, da fängt Zeit schon an. Also Gott sich selbst gewahr. Aber bevor Gott sich selbst gewahr hat, ist Gott in seiner absoluten Nicht-Gewahrsein. Bevor Gott sich gewahr ist, ist er auch im Nicht-Gewahrsein, was er ist. Also vor der Erfahrung von Gewahrsein ist Gott. Bevor Gott Gott kennt, ist Gott schon Gott. Davon, also prior, also vor der Erfahrung von Sein ist das Sein. Also die erste Erfahrung von... Ja, und das ist das, was man Zeit nennt. Da fängt Zeit schon an, im Gewahrsein. Und alles, was da aus diese Wurzel, das ist die Wurzel von allen Erfahrungen. Gott sich gewahr werden, Gott in seiner eigenen Wachheit, in dem ersten Gott sein. Das ist der Schöpfergott. Aus dem schöpft sich alles. Aber vor dem Schöpfergott ist das, was der Schöpfergott ist. Also bevor der Schöpfer ist, ist das, was das Wesen des Schöpfergottes ist. Nee. Das nennen sie in Indien Parabrahman, also das, was vor allem Vorstellbaren ist. Vor jedem Vorstellbaren und Nicht-Vorstellbaren ist das, was der absolute Seher ist, der sich selbst nie sehen kann. Also das Auge, was sich selbst nie schauen kann. Bevor der Schauer, der Seher, erfahren wird, ist das, was der Seher ist. Da gibt es keine Möglichkeit. Wenn du das Zeit nennst, dann ist es schon wieder... Ich nenne es Untertasse. Kannst es irgendwas nennen? Kannst du auch Mond unter der Tasse oder so. Neumond, Altmond. Es stört es nicht, wenn du es was nennst. Aber wie gesagt, dann kannst du alle Namen nehmen. Es gibt keinen bestimmten Namen dafür. Alle sind richtig oder alle sind falsch. Schon Gott ist richtig und falsch. Brahman ist schon. Brahman braucht nicht die Idee von Brahman und auch den Namen nicht. Und die Natur von Zeit würde sich auch nicht Zeit nennen. Und die. Und darum dieser Hinweis, das Tief-Tiefschlaf von Rama, der ist so alt wie die Upanishaden da. Das ist der direkteste Hinweis, der Tief-Tiefschlaf in der absoluten Abwesenheit, einer Anwesenheit von irgendeiner Erfahrung bist du. Und sich als das zu kennen, ist das zu sein, was vor, während und nach allem, was sein oder nicht sein kann, ist. Mehr ist nicht. Das braucht man nicht realisieren, das ist die Realität, die du bist. Und die ist nicht was Neues. Die war, die ist, die wird sein. Die ist unerreichbar, weil wer will das erreichen? Wer muss das erreichen? So. Und ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, ich kann da euch nichts dazu tun zu eurem Wesen und nichts wegnehmen. Und weil wenn ich hier sitzen würde und sagen, ich muss euch die Ignoranz wegnehmen, dann würde ich euch schon wieder zum Phantom machen. Da muss nichts gehen, damit du sein kannst, was du bist. Da muss nichts kommen. Und ob du das verstehst oder nicht verstehst, das macht dich nicht mehr oder weniger. Und ob du das jetzt realisierst oder nicht realisierst, das ist... Keine. Kann man sagen, dass die Zeit als Erfahrung da beginnt, wo die Eizelle mit dem Sperma... Nee, das ist schon das ist schon so spät. Da ist die Uhr schon so weit gelaufen. Nein, da wo Gott sich gewahr ist, da fängt Zeit an. Da gibt es zwei Götter. Das ist schon das subtilste Gewahrsein, die reinste Gewahrseinsebene. Da ist schon, da fängt es an. Licht ist auch Zeit. Genau, die Erfahrung von Licht ist schon Zeit. Das Licht Shiva ist schon Zeit. Das ist schon eine Erfahrung von Shiva, aber nicht Shiva. Das Licht von Shiva ist nicht Shiva. Es ist das Licht von Shiva. Es ist das Gewahrsein Shivas, aber nicht Shiva. Also Shiva wird Shiva nie kennen können, aber wo Shiva Shiva kennt, da gibt es dann Jiva. Die Einheitserfahrung ist dann auch Zeit. Alles Zeit. Alles im Traum von Zeit. Alles Aspekte der Verwirklichung, aber nicht die Wirklichkeit. Und dieser vierte Zustand, wo du erzählst, ist auch Zeit. Ist auch noch Zeit. Alles Zeit. Und Buddha? Auch Zeit. Egal worüber man reden kann, ist Zeit. Egal was. Die Buddha-Ebene, dein Christusbewusstsein, das ganze Ding, kann alles nur in der Zeit sein. Dein Zeugegewahrsein, Christusbewusstsein, alles das, worüber man reden kann, was man begreifen kann oder überhaupt eine Ahnung von haben kann, ist alles im Traum. Fragen wir uns. Ich frage so heute Nacht mal und dann morgen sage ich dir dann. Ja. Ich spreche ja öfter von Buddha. Spreche ich auch viel. Kommt drauf an, wo ich bin. In Indien spreche ich mir von Shiva. Nö. Todeserfahrung ist auch in Zeit. Man kann nur in Zeit sein. Wo könnte es einen Tod geben, wenn es da keine Zeit gäbe? Du kannst doch nur Tod erfahren, wenn es dich gar nicht berührt. Wer würde den Tod denn erfahren, wenn es ihn gar nicht gibt mehr? Das ist so ein schönes Wort schon, Todeserfahrung. Da musst du auch doch das, was du bist, das erfahren. Also musst du auch noch sein, wenn du nach dem Tod, weil... Wer soll sonst die Todeserfahrung machen? Wer macht die Geburtserfahrung? Was war dein Gesicht, bevor die Maske Kevin auftauchte? Das ist doch der Zen-Ding. Hat das Sein ein Gesicht, bevor es diese Maske trägt? Und hat das Sein ohne die Maske, ist das Sein dann gestorben, wenn die Maske stirbt? Und wer erfährt das Geborenwerden und wer erfährt den Tod? Oder was? Wer oder was überhaupt? Ja. Das ist die Frage. Bist beim Geborenwerden was geboren? Gibt es durch die Erfahrung von Zeit 2 oder ist die Erfahrung von 2 nur eine Traumerfahrung von Zweiheit? Also nicht wirklich. Ist Gott, wenn er Gott erfährt, die zwei Götter, die sich da erfahren, real oder das, was der Erfahrene und das, was erfahren wird, im Wesen, das Reale, aber nicht, als was es sich erfährt? fängt die Hölle nicht ganz einfach schon da an, wenn Gott sich kennt. Weil da zwei Götter sind, der Bigotte, der Diabolo, der zweihafte Gott. Da, wo er sich selbst gewahr ist, da fängt seine Hölle an. Und in seiner absoluten Unkenntnis ist seine Glorie, seine absolute das absolute Wissen, das absolute Ananda, das absolute Satt. Und da, wo er sich kennt, fängt Hölle an. Nichtwissen, Zweiheit, Zeit, alles das, was man sich vorstellen kann. Also wo liegt dein Glück? Den Rücken der Pferde oder vor allen Vorstellungen? Hast du hier was verloren? Das ist die Frage. Und denkst du, wenn du hier was findest oder hier was verstehst, würdest du dich zu dem machen, was du bist? Wenn das ginge, yes, ja, dann hätte das Bewusstsein ja wirklich schon diesen Zauberspruch mal rausgekriegt und dann wird es einfach nur hinsim, salabim, weg bist du und fertig. Irgend sowas. Versuchen ja einige, dieses Wer bin ich so als Zauberspruch zu nehmen, so als Gegenspruch. Dieses Ich bin wer und dann so als Gegen, so homöopathische Dose, wer bin ich? Und dass du dann in dem Wer bin ich, wie du auf das richtest, wo du hergekommen bist und damit eben vor dem bist, was ich ist. Aber das ist auch nur relativ, es kann ja nur relativ sein. Also das, was vor dem ist, kann ja auch nur getrennt sein von dem, was es ist getrennt von dem, was vor, was nach dem ist, oder was? Es gibt nur ein Vor, wenn es ein Nach gibt. Und das ist schon Zeit. Auch das ist dieser vierte Zustand. Also Zeugebewusstsein ist noch der erste, der dritte. Und danach ist dann prior, vor allem sein. Aber das kann doch nur relativ sein. Vor was ist man? Damit bestätigt man, dass nach einem was kommt. Und man vor dem ist. Schon das. Ich habe auch jahrelang den Scheiß erzählt. Ich weiß, wovon ich rede. Lang da gesessen, ein Prior. Ich gebe zu, wie ich vorhin gesagt habe, alles, was ich jemals gesagt habe, ist scheiße. Und ich liebe das. Hat alles nicht gestimmt. Stell dir vor, eine Sache würde stimmen, die ich sage. Das wäre doch die Hölle. Eine Sache, dass man überhaupt eine Wahrheit aussprechen kann. Was wäre denn das für eine Wahrheit, die man aussprechen kann? Ich bin überglücklich, mehr als glücklich, dass ich euch immer bescheiße. Und ihr solltet auch wirklich überglücklich sein, dass was immer ihr kriegt, Beschiss ist. Und ihr es nicht braucht. Ist so. Die beschissenen Bescheißer. Das ist das Bewusstsein. Es ist immer der beschissene Bescheißer. Ständig erzählt sich ein vom Pferd, obwohl er gar nicht reiten kann. Oder möchte. Immer das Zügel, er will immer alles zügeln, obwohl er kein Pferd hat. Oh, ich habe doch Zügel, es muss doch ein Pferd geben. Wo ist mein Pferd? Kloster, Pferd. Schaukelpferd. Da reitet das Bewusstsein das Schaukelpferd und denkt, es kommt vorwärts. Das nennt man sich selbst verschaukeln. Das ist ein schönes Bild. In Lasagne. In Lasagne? Was? Der Glaube, dass man was tun kann, das ist schon mal tief. Ja, im Schaukelpferd. Ich kann mal Brötchen holen gehen, das klappt ja auch meistens. Was kannst du holen gehen? Ja, ich meine, der Glaube, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man... Tust du doch auch. Du ja, dass ich mich zu meinem Besseren esoterisch entwickeln kann oder so, oder dass ich was ändern kann. Ja, du hast halt schon Armani-Shirt an. Ha? Das ist doch schon mal eine Entwicklung. Mit ja, Löchern. Löcher hinten. Ja, weil die sind ja gewollt. Nee. Es gehen die Motten die Motten haben Geschmack inzwischen. Die werden interessiert auf Armani. Die entwickeln sich auch. Sache, der Glaube sitzt tief. Ja, die Motten denken auch sie. Also ein Glühwürmchen ist eine Motte, die sich entwickelt hat. Das weiß ich nicht. Eine erleuchtete Motte oder so. Das weißt du nicht? Frag mal. Ich habe mit denen geredet. Da glaubt ein Glühwürmchen, es ist erleuchtet. Ah ja, glaube ich. Ja. Und das, man sieht es sogar, es strahlt. Okay. Das sind so wie die Gurus, die so vorgeben, sie sind realisiert und Radiation dann. Und man sieht dann diese Holo da. Manche haben ja das, diese ganze diese Ausstrahlung, so wie Papaji oder irgendwelche Dings, die haben da diese Frequenzanhebung, die, wo, sie dann, wo du dann eintrittst in den Raum und deinen Frieden spürst oder irgendein sich erhoben fühlen. Oder in den Kirchen hast du das öfter irgendwo. Es gibt ja alles. Gehört alles dazu. Was? Aber dann macht was. Wenn man was falsch gegessen hat und auf Toilette, also durchpfeffert, dann macht es auch was. Aber man betet doch nicht die Viren an oder die Bakterien an, weil sie einen von was befreit haben. Ja, ich spreche immer aus, was man sollte eigentlich mal. Mein täglich Brot, verlasse mich. Danke, Liebe. Mein Befreier. Danke, dass du mich schlanker machst. Mein dünn. Nee, wer ist das? Mein Dünndarmwurm? Nee, wer ist das? Die Bandwurm. Lieber Bandwurm, mach mich schlank. Lass ich in die Kleidung schlank. So wie die Gallas, die hat das ja auch gemacht. Das machen sie jetzt in Amerika wieder, Bandwürmer füttern. Ganz, ganz bekannt jetzt. Also alle, die mit Übergewicht, Bandwurm rein, paar Wochen, paar Monate und dann gegen das Gegenmittel und dann ist gut. Perfekt. Also jetzt wirklich im Ernst. Ja? Die denken, ich mache Witze. Christa, es gibt Hoffnung. Das dürfte auch gar nicht so teuer sein. Kannst du selber machen. Du gehst immer zu den Hunden und isst so ein bisschen von ihren. Die meisten kriegen das unverhofft, wenn sie mit ihren Hunden spielen und knutschen. Die machen ja mal öfter auch Zungenküsse mit ihren kleinen Pinschern und so Ding und auf einmal haben sie einen Bandwurm. Geht auch. Öfter mal einen Hund knutschen. Christa, wenn wir dich nächstes Mal sehen, wenn du den Dackel da vorne. Dann sagen die Hunde, sperrt die Hunde weg. Weg hier, Christa kommt. Maria hat einen großen Hund. Ja. Einen großen Hund, ja. Ja, mein Vater hat auch mal, der hatte einen 50er mal, dann musste mal Heringe, haben sie mal Heringe, weil sie dachten, die Bandwürmer mögen keinen Fisch. Die Schwänze kommen raus. Ich kann nicht anders erzählen. Ja, das war Prakash. Aber er hat immer ruck, weil er gezittert hat, er immer ruck und dann waren sie wieder gerissen. Dann musste er warten, bis der nächste Schwanz kommt. Aber mein Alter, der war wirklich wie ein Strich, der war so dünn. Und dann haben sie das Gegenmittel, haben sie doch irgendwas gefunden und dann war auf einmal, boah. Aber vorher lauter Heringe. Immer rein damit. Oder wollten Fischen, haben Fischen, Fischen geben. Gegenmittel, alte Hausmittel. Manchmal hilft es ja. Aber öfter auch nicht. Bitte? Ja, aber vielleicht beißt ja der Fisch an den Wurm. lebendige Heringe. Christus, das tut gar nicht weh. Nee, nee. So viele praktische Tipps heute. Erst den Brandwurm, dann die Anose mit dem lebensmüden Mann. Ja, es ist Lebensberatung hier. Hat mich gelohnt. Ist nicht umsonst hier. Und vielleicht auch gleichzeitig noch eine Geschäftsidee mit dem Brandwurm, das könnte ich als Heilpraktikerin ja dann auch anbieten für andere. Ich weiß nicht, ob du medizinisch so weit gehen darfst. Ich darf das sogar operieren. Der kann sterben daran. Über die Leber ins Gehirn. Ja. Ja. Das spricht aus dem. Ja, sie hat Erfahrung mit Krankenhaus. Über den Rückgrat ins Gehirn. Aber das ist auch für die Erleuchtung gut, da hat man weniger Gehirn. Man muss sie nur auf die eine Gehirn nehmen. Ja. Am laufenden Band. Boom. Könnte helfen, ne? Kein Gehirn, keine Sorgen. Ja, große Gehirn. Wie bist du denn dein Gehirn losgeworden? Sag nur ein Bandwurm. Macht dir das jetzt was aus? Bandwurm. Die Bandwürmer, die verknoten dann vom linken das rechte Gehirnhälfte und hast du so eine Brücke da. Das sind die Brückenschläger. Die arbeiten dann da oben. Da dann kommt so Fühler raus. Ja, so aus den Ohren hast du dann so zwei Dinger. Sind Augen so klein. Brauchst keinen. Die Nase hat dann so ein paar. Hast so ein Bärtchen. So ein die schlängeln sich immer so durch den Mund da wieder nach oben, durch die Nase. Ne? So wie die Medusa, oder wie heißt die? Medusa. Der Bandwurm stellt sich bei dir bestimmt nicht auf. Jetzt träumt Sarah wirklich. Dann willst du noch einen Königsbandwurm haben. Königskobra. Nein, nein. Ja, aber es ist wieder total in Mode. Aber wie gesagt, das ist gefährlich. Muss man unter Hospital, also Krankenhausaufsicht, wenn machen wir das. Immer gegen, und da wird blockiert, das Rückgrat blockiert. Dann ist dann. Dr. K. Die haben Lalit da hinten, der drückt immer die. Man braucht einen Aufpasser. Angeleitet dann den Laborwerte, damit man rechtzeitig gegensteuert. Nee, wenn das sich im Laborwerten zeigt, ist schon zu spät. Dann bist du schon klinisch tot. Aber merkst nichts mehr davon. Ist auch schön. Aber schlank. Schön, aber schlank. Schön, aber doof. Schlank und tot. Also ich glaube, ich mag doch lieber, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja, keiner hat was dagegen, Christa. Ja. Nichts mehr? Wir sind ja schon gewurmt. Entwurmungskur. Ja, das sind die wahren Probleme im Leben. Hat der Bandwurm eine Idee von Zeit? Und wenn er sie hätte, würde er sich daraus was machen? Eine schöne Zeit vielleicht. Eine schöne Zeit. Ist der Bandwurm daran interessiert, auch in Erleuchtete zu treten? Oder hat er Angst davor? ganz einsam. Oder braucht er da zwei Bandwürmer? Weil ein Bandwurm hält einer Leute nicht aus. Das gibt viele. Die machen so viel, die Köpfe überall und die Schwänze, dann wird nach und die füttern. Oh, du kannst essen. Boah. Boah. Du meinst, es ist Kundalini, aber ist noch was? Das war so ein Yoga-Lehrer. Englisch ist auch schon ein Tapeworm. Tape. Wie viele Tapes hast du da heute? Ich habe was aufgenommen. Auf meinem Tape. Recorder. Ja gut, haben wir hier noch eine. Es geht ja schon wieder, sieht ja schon wieder gut aus. Das müde Leben. Jetzt ist. Ja, ich habe die Übung da gemacht. Das hat ein bisschen was gebracht. Etwas ist mit mir jetzt. Bandwurmübung. Jawohl. Es ist alles viel schlimmer, als man denkt. Ja, man denkt immer, wenn man stirbt, ist vorbei. Da muss ich euch leider enttäuschen. Es ist viel schlimmer, als ihr denkt. Ganz ruhig weiter. Jeder denkt, das ist so, da gibt es so einen Endpunkt. Ja. Das ist so beim Straßenrennen die Fahne, die runtergeht. Und das Ausrollen, okay, das lassen wir dann noch ein bisschen Energie so ausgerollt ist, aber da muss er ja wohl stehen bleiben, das Scheißding. Nein, das Fahrzeug wird wieder aufgetankt und geht weiter. Schumacher fährt immer noch. Ferrari. Lotus. Nee, wer ist jetzt Mercedes? McLaren. Ich habe noch eine Frage. Ja. Das ist doch erst die erste. Bitte? Das ist jetzt die erste. Nicht übertreiben. Okay. Noch eine. Was war, ist zuerst da die Erfahrung der Getrenntheit oder die Worte? Kommt zusammen. Gleichzeitig. Am Anfang war das Wort. Steht doch in der Bibel schon. Und das war gut. Gott. Also das Wort, also die Erfahrung, die Idee, das Wort, kommt alles gleichzeitig. So, peng. Da hat Gott seinen Urknall. Wenn er sich kennt. Und dann hat er einen Knall, irgendeinen Knall. Ihr seid jetzt das Echo des Knalls. Alles, was man so erfährt, ist das Echo des Urknalls, den Gott gehabt hat. Weil er hat wirklich einen Riesenknall. Einen absoluten Knall, der Arsch. Das bin ich ja, Mann. Scheiße. Ich beleidige mich immer gern. Nee, es kommt alles peng. War schon da. Also du kannst sagen, in der Potentialität von Parabrahma, also der Absolutheit von Sein, ist schon alles fertig. Wenn das wach wird, ist alles auf einmal da. Die ganze Manifestation, alle Möglichkeiten sind schon vollkommen in der Potentialität. Also wenn ich sage, der nächste Moment ist schon längst da, dann heißt es, war schon da, bevor überhaupt die Wirklichkeit sich angefangen hat zu verwirklichen. In der potenziellen Wirklichkeit ist schon alle Arten und Weisen von Verwirklichung da. Jetzt und immer da. Die sind schon da, bevor überhaupt Verwirklichung anfängt. Ist die Verwirklichung schon passiert? Also da bei diesem ganzen Passieren passiert nichts. Es wird nichts geschaffen, weil alles, was geschaffen wird, war schon längst da. So der nächste Moment, der scheinbar als neu da ist, ist schon längst da. Und alle, die gegangen sind, sind nicht gegangen, weil sie immer noch da sind in der Potentialität. Kein Kommen im Kommen, kein Gehen im Gehen. Und das heißt, es gibt diese Zeit als Idee von passieren, dass etwas kommt und geht, ist eine Idee von Erfahrung. Du erfährst ein Kommen, aber beim Kommen kommt nichts und du erfährst ein Gehen, aber im Gehen geht nichts. Also ja, du erfährst etwas, aber das Erfahren betrügt dich ständig. Alles Trug und Schein. Das kostet halt was, Scheine. Und darum sage ich ja und nein, du erfährst einen Schöpfungsakt, aber beim Schöpfungsakt wird nichts geschöpft, weil es schon im Potenzial vollkommen da war. Also das nächste Wort, was gesprochen wird, war im Potenzial schon längst da, bevor es überhaupt ausgesprochen wird und ist schon längst da gewesen. Also darum gibt es auch keinen Sprecher, der was oder einen Handelnden oder irgendeinen Kreierenden, weil es gibt nichts zu kreieren, du kannst ja nur das schaffen, was schon längst da ist. Und darum gibt es auch keine Schuldigen bei irgendetwas von, oder überhaupt die Möglichkeit von Schuld oder Unschuld. Alle diese Ideen sind ja, schöne Ideen. Und du bist halt in deinem Wesen das absolute Potenzial und das ist halt die Erfahrung dieses absoluten Potenzials von Sein. In jedem Moment erfährst du dich selbst als was auch immer du dich erfährst. Aber es war schon längst da, also hast du auch nicht die Schuld daran, dass etwas kommt oder geht, sondern weil es kommt nichts und es geht nichts. Dieses Papaji, nothing ever happened, das ist auch der Hinweis. Ich meine, die erzählen das, aber es hört ja keiner zu, Gott sei Dank. Weil sonst, wenn du wirklich zuhören würdest, müsste ja Konsequenzen irgendwas, aber gibt es ja nicht. Gott sei Dank, es gibt keine Konsequenzen, du kannst so dumm bleiben, wie du bist. Du musst nichts verstehen. Weil das Verstehen, was kommt, war schon da, ist auch nicht dein Verstehen. Und das Verstehen, was geht, ist auch nicht dein Verstehen, was gegangen ist. Du hast nichts davon. Ist doch herrlich. Komme, was will und sei, was kann oder nicht kann. Stellen wir die Kanne weg. Ging immer von allein, obwohl nichts ging. Aber Bissal geht immer noch. Ja, und darum, wenn ich eine Chance hätte, hier nicht zu sitzen, würde ich hier nicht sitzen. Ist wahr. Wer will schon mit sich selbst ständig reden und wo nichts mehr rauskommt? Aber eigentlich freue ich mich darüber, dass nichts mehr rauskommt. Gott sei Dank. Stell dir vor, einer würde was verstehen hier. Und es hätte Konsequenzen. Dann wäre ich noch schuld dran, dass der seine Frau verlässt oder so. Weil er sie nicht mehr braucht. Das wird mir jetzt schon vorgeworfen, weil viele Beziehungen lösen sich, nachdem sie mich kennengelernt haben. Verrückt, ne? Dann bin ich schuld. Ist wahr. Hier, Patienten von dem kommen und hinterher sind sie nach 3 Monaten geschieden. Der wetzt heute noch das Messer gegen dich. Ja. Von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dann müsstest du es eigentlich wissen. Ja. Sat.1 Programmdirektor. Ich habe Feinde. Das ist eigentlich mein Bestes. Beste, was man haben kann. Freunde kann ja jeder haben, aber gute Feinde. Die das so auch noch nachtragen. Deine guten Sachen vergessen sie alle schnell. Aber wenn dir einer was, das vergisst der nie. Da hat aber eine Frau richtig ihren Mann gestanden. Das war eine gute Situation. Gut. Prakash, hast du auch Rückenschmerzen? Mhm. Nein? Mhm. Du legst nur so. Immer so. Mitgefühl. Du möchtest Mitgefühl. Mhm. Oder möchtest du, dass einer kommt und dich hinten massiert? Mhm. Nein? Mhm. Er möchte nicht, dass einer kommt, also bleibt sitzen. Jetzt denkt jeder daran, vielleicht braucht er doch noch was dran. Gut, noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine. Ja, ich bin glücklich. Das heißt, du hast da vom Durst gesprochen, es ist immer ein Durst nach mehr. Ja, und der ist schon im Potenzial da gewesen. Also genau. Die Tendenz zur Erkundung seiner selbst, der Durst nach sich selbst, war schon im Potenzial da. Genau. Der ist nicht zu stoppen. Also, da gibt es ein Bild im Neuen Testament, wo ja Jesus der Samariterin sagt, ich habe etwas, wo dein Durst gelöscht wird. Das habe ich nie richtig verstanden, was er da hat. Ist mir eingefallen an dieser Stelle. Also ja, es gibt es in der Bibel, ja. Dass du dir selbst genügst. Also zu sein, indem du bist, was du bist, gibt es keinen Durstigen mehr. Also du bist das Einzige, was den Durst stillen kann. Du selbst, zu sein. Das macht dich satt. Die einzige Sattheit, die dich satt macht, ist satt zu sein. Nämlich das, was selbst ist. Also der einzige Frieden, der dir Frieden bringen kann, ist zu sein, was du bist, was Frieden ist. Aber dieser Frieden wird nicht durch eine relative Erfahrung gebracht werden können. Also hat er darauf hingewiesen, nur du kannst dich satt machen, indem du bist, was du bist. Das ist die Sattheit, die Selbstzufriedenheit, die du bist. Das Selbst zu sein, aber kein Selbst zu kennen oder zu haben. Also keine temporäre Sattheit, die durch ein Verstehen gekommen ist, sondern eine Sattheit, die bedeutet, Wissen zu sein, also kein Wissen zu brauchen. Das bin ich ständig hier am drüber reden. Unendlich. Und nichts anderes kann dich satt machen. Und nichts anderes kann dir den Durst löschen, als das zu sein, was nie durstig war. Nach sich selbst, weil es immer selbst war. Und das, was immer durstig sein wird, wird immer durstig sein. Nämlich dieser Gast, der morgens aufwacht, wird immer durstig nach sich selbst sein. Du musst trotz der Anwesenheit des Phantoms, des Durstigen, des gierigen Geistes sein können, was du bist. Weil es wird immer die Art und Weise sein, wie du dich verwirklichst. Im Selbst-Inquiry nennt es dann Nisargadatta. Also das Bewusstsein, was die Manifestation von Sein ist, wird immer sich erfahren in Selbsterkundung und Durst nach sich selbst oder Sehnsucht nach sich selbst. Also die Erfahrung von Sehnsucht wird nicht stoppen. Ist unstoppbar. Ist das das Wesen der Ichheit? Das Wesen des Geistes ist Gier. Das Wesen des Geistes ist Sehnsucht nach sich selbst, nach Sattheit. Weil Geist schon in sich eine zweifelhafte Sache ist. Also der zweifelhafte Gott ist der Gott, der sich kennt und zweifelt an sich selbst und möchte die Sehnsucht nach nicht zweifelhaft zu sein. Dieser Durst, nicht zweifelhaft zu sein. Real zu sein. Ja, aber indem du danach suchst, real zu werden, bestätigst du natürlich der Geist sich selbst in seiner Nichtrealheit. Also das, was real werden will, bestätigt ja, dass es nicht real ist. Also das Nichtreale wird immer nach dem Realen streben, aber das wird es nie erreichen. Und das, was real ist, ist immer real und strebt nie und ist nie durstig. Also dein Wesen ist immer das Wesen, ohne es zu kennen. Du musst dich auch nicht kennen. Und das, was ich kennen muss als Wesen, wird sich nie, alles, was es kennt, wird es nicht zufrieden machen. Also der Intellekt wird nie durch ein intellektuelles Verstehen zufrieden kommen. Es wird sich nie selbst schneiden können, das ist Buddha. Das Schwert wird sich nie selbst schneiden können. Der Intellekt wird sich selbst nie verstehen können. Das Bewusstsein wird sich selbst nie erfahren als das, was es ist. Es wird nie eine Erfahrung sein. Also, wenn ich dann sage, sei, was du nicht sein kannst, dann weise ich darauf hin, dass eben das zu sein, was du nicht sein kannst, das ist was, nachdem du dich sehnst. Weil dass du durch keine Erfahrung in irgendeiner Weise je gemacht machst oder gemacht wirst, zu dem werden wirst. Aber wem sage ich das? Schon zu spät. Also diese Hinweise sind Hinweise. Aber es heißt nicht, dass es damit sich was ändert. Aber du bist halt immer noch in der Grundtendenz, dass du denkst, es müsste sich dadurch was ändern. Das ist dein größtes, der Vorhang, der immer da sein wird. Und indem du bist, was du bist, muss sich kein Vorhang mehr heben. Kein Verstehen mehr stattfinden. Nie wurde etwas gebraucht. Nie musste sich etwas verändern. Es war, ist und wird sein, das. Was nie eine Notwendigkeit hatte, irgendeiner Veränderung oder Nichtveränderung, in irgendeinem Sein oder Nichtsein. Aber was immer es verlangt, dass sich etwas verändert, verstehen muss oder irgendetwas sich in diesem Relativen, wie auch immer, dann anders ereignet, wird immer ein Phantom sein. Das Phantombewusstsein. Und dann kannst du dich nicht entscheiden, was du bist, weil du bist es sowieso. Also, mir ist es eigentlich egal, ob du jetzt nach vorne weiter leidest oder nicht. Aber ich habe keinen Vorteil, wenn du es nicht tust. Oder einen Nachteil, wenn du es tust. Und du auch nicht. Auch das muss sich nicht ändern. Das ist das Schöne. Du kannst genauso saudoof leidend da vorne so tun, als ob. Bist du sowieso. Das Dümmste, was du dir nicht vorstellen kannst, das bist du. Dumm genug gewesen, wach zu werden. Aus deinem potenziellen Sein in ein Dasein. Aus dem absoluten Nichtsein in ein Dasein gerutscht. Und jetzt hast du den Scheiß. Jetzt ist es zu spät. Jetzt denkst du, es gibt einen Wecker irgendwo. Der macht dich dann wieder wach. Nachtwächter aller Zeiten, vereinigt euch. Das heißt, man kann sich selbst nie befreien. Das heißt, das, was man ist, muss nicht befreit werden, weil es nie gefangen war. Ja, aber die Idee ist ja da. Ja, die Idee von Befreiung ist dein Gefängnis. Genau. Ja. Das ist dann mein Kampf. Ich will hier raus. Du willst wo raus, wo du gar nicht drin bist. Das ist das Problem. Bescheuert, ja? Du kämpfst für die Freiheit, die gar keiner braucht. Was würdest du mit der Freiheit machen, wenn du sie hättest? Sag mal. Genießen wahrscheinlich, was Neues kriegen. Christa würde rumlaufen und allen zeigen. Christa, guck mal, was ich hier habe. Ich habe die Freiheit. Dann die anderen, ja, wer will es wissen? Ich bin doch frei. Was sage ich immer? Stell dir vor, du wirst erleuchtet und keiner will es wissen. Nur niemals du. Ach, er schon wieder. Denkt schon wieder einer, er ist erleuchtet. Stell dir vor, alle werden erleuchtet. Das wäre nichts Neues. Nur Christa nicht. Dann wäre sie die Auserwählte. Dann ist der unerleuchtete König. Würden die alle Erleuchteten würden zusammenströmen. Wie ist es denn, unerleuchtet zu sein? Wie fühlt man sich denn da? Wie ist es denn mit Schweißfüßen? Und wenn es einen stört? Wie ist es denn, wenn man sich schön ekelt? Wie fühlt man sich dann als Witwe und man denkt wirklich noch, man hätte Männer gehabt? Ja, man kann es ja mal umdrehen, den Scheiß, ne? Es ist ja eh meistens so, allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Wenn man so ein bisschen, wenn es einem wirklich mal zwickt und zweigt und man allen geht's gut. Oder weißt du noch, alle haben Arbeit, nur ich nicht. Und wenn man dann arbeitet wieder, alle können zu Hause sein und die sind so arbeitslos, nur ich muss arbeiten. Oder alle sind erleuchtet, alle sind viel weiter, nur ich nicht. Und wenn man dann weitergeht, ich bin dann so dumm wie früher, dann wüsste ich nicht so viel und würde mich nicht so jucken. Ich krieg viel zu viel mit im Moment. Da beschweren sich Leute drüber. Ich kann mich nicht mehr abgrenzen. Ich wollte immer eins sammeln, aber jetzt kann ich mich nicht mehr abgrenzen. Jetzt kriege ich alles rein. Karl, hilf mir, wie kann ich mich wieder zumachen? Was meinst du, was ich alles für Aufträge kriege? Helf mir doch, ich bin zu offen. Ich wollte immer ein offenes Herz, aber jetzt ist mir zu viel. Moment, das tut jetzt mal weh, wenn ich alles diesen ganzen Schmerz in meiner Umgebung aufnehmen muss. Nein, es schmerzt im Herz. Tja, man muss sich schon mal überlegen, ob man Kundalini-Yoga macht oder zu Herzmeistern geht. Die Operation am offenen Herzen und dann hinterher die Resultate, die Nebeneffekte. Muss man schon mal? Will man das überhaupt? Oder kann man was dagegen tun? Welche Pille hilft gegen Herzöffnung? Rauchen. Nee, Rauchen öffnet ja, ist ja schlimmer. Oder Relaxing Life, das ist ja mit solchen Dingern, das öffnet sofort. Das wird, so bin ich auch, ne? So bin ich. Ja. Ist doch herrlich. Es ist nie richtig, es ist das Schöne. Stimmt nie. Egal wo man ist, sobald man ist, ist Toilette. Das nennt man Locus. Überall wo man ist, ist Locus. Eine Örtlichkeit. Und wie riecht es auf der Örtlichkeit? Da sitzt man auf der Jauche. Schon hat man was im Bauch, sitzt man auf der Jauche. Nur früher, was hat der Weihnachtsmann im Bauch? Jauche. Was hat der Weihnachtsmann im Sacke? Kacke. Das kennen sie alle, weißt du? Das ist deutsches Volksgut. Die Sonne scheint durchs Kellerloch. Na, lass sie doch. Da haben wir uns gefreut, wie Schneekönige. Die Sonne scheint mir auf den Bauch. Das soll sie auch, wisst ihr? Das ist Freude. Ja, da sind wir doch wirklich eine Rasse. Zwar wenig Klasse, die Deutschen, aber Rasse. Der deutschen Rasse. Es rasselt im Karton. Ja. Ich denke mir, wenn man wirklich frei wäre, dann wäre es einem doch auch egal, ob das jetzt jemand anderen interessiert oder nicht. Stelle ich mir so vor, aber wahrscheinlich ist das auch wieder eine falsche Vorstellung. Stellst du dir so vor? Warum sind die ganzen Erwachten, diese Freien, sitzen da und erzählen es allen und möchten dich auch befreien, wenn sie so frei sind? Ich bin mal so frei. Vielleicht gibt es ja auch ganz viele, die nicht davon reden, die wir nur noch nicht kennen. Kennst du keinen? Ich kenne einige, aber es könnte ja auch welche geben, die kein Mensch kennt. Es war einmal Winter und keiner ist gekommen zu der Veranstaltung. Mhm. Es war einmal. Bist du jetzt Spekulatius wieder zu viel in der Untertasse geguckt? Spekulierst du mal wieder im erleuchteten Heim? Also ich denke das einfach. Ja, du denkst, ich denke. Vorhin hast du so gesagt, ich weiß auch was. Das war die Höhe. Ich weiß doch auch was. Ich spüre das auch irgendwo. Was spürst du? Ich spüre das irgendwo. Mein Körper sagt mir das. Dein Körper sagt dir was? Deine linke Brust sagt, ich bin frei. Deine rechte, lass dir doch reden. Oder was? Ist deine linke Brust von der rechten befreit oder streiten sich immer noch, wer ist die größere? Ja, die sind unterschiedlich groß. Siehst du mal? Auch die Ohren. Ja, die sowieso, ganz besonders. Die Augen vor allen Dingen. Der linke Nasenflügel ist größer als der Mund. Die, mit so einer reden? Ich spüre da was in meinem Körper. Da muss doch eine Freiheit sein. In meinem Uterus oder so. Der Uterus weiß nicht, dass er Uterus ist. Der muss frei sein vom Uterus. Mein linkes Ohr weiß auch nicht, dass es linkes Ohr ist. Ne, Christa? Du sprichst immer mit deinen Ohren. Das ist verrückt, ne? Ihr kleiner Finger weiß mehr als sie. Da ist er neidisch drauf. Ist so. Dem kleinen Finger ist es egal, wie groß er ist. Aber Christa nicht. Ne? Dein kleiner Finger ist freier, als du je werden wirst. Das ist Themaverfehlung. Du bist jetzt schon wieder von ganz was anderem, als von dem ich angefangen habe. Warum soll ich mir mit deinem Scheiß drüber reden? Themaverfehlung. Thema verfehlt Sex. Thema verfehlt Sex. Mund zu. Thema verfehlt. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Ja, hier wird man benotet. Wenn sie alle rausgehen, draußen, heute war es aber so oder so. Na, es war heute so. Ich kenne die Schlawiner. Das ist wie bei Pflicht und Kür, so Pferdekörung oder Bullenkörung. Na, bei denen nochmal rein müssen. Das muss man, wenn man das alles so mitkriegt, dann ist man schon. Überhaupt bei Christa, hinterher sagt er, heute war er da. Unter aller Sau hier. Der hat total das Thema verfehlt, der Junge. Total leer. Alle Vorgaben verfehlt. Er hat sich bemüht. Ja, hätte er sich wenigstens bemüht, aber er ist ja total daneben. Also, ich will mich ja jetzt nicht einschleimen, aber ich habe bisher immer nur Leute sagen hören, also heute war der Wetter ganz besonders. Das ist die schleimigste, die hinterfürzigste Bayerin, die in Berlin wohnt, die man sich vorstellt. In Bayern sagen, Afotzen ist ein Schlag, so eine Backpfeife. Und jeder denkt, es ist was anderes gemeint. Weil Rudi denkt immer, es ist was anderes. Weil in Hessen heißt Fotzen Vagina. Ja, hinterfotzlich. Aber das heißt einfach ein Hinterschlag, so hinter die Ohren. Fotzen. Nee, ist Afotzen. Nein, fragst du doch. Jetzt kommt Tine, die Expertin. Ist er Furzenexpert. Furzenexpert. Du musst einfach ein bisschen nachdenken. Das heißt nicht so. Was? Einspruch. Ja, nicht der Einspruch, ein Einspruch. Sie meint, im Weserbergland nennt man das anders. Aber ich finde das gut. Rudi Wolf will immer Mani, wird es mal ganz böse. Das will ich nicht hören. Sag das nicht. Das ist F-Wort. Na Furzen. Bayern ist ganz normal, ganz harmlos. Ja, es ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Erwatschen. Das ist ein Hinterschlag. Nachschlägig. Hinterfotzig. Ja, man denkt natürlich dann, das ist was Homophiles oder so. Ein Playmobil. Hinterfotzig. Ja, die Dialekte sind Dialekte, ne? Arschlekt. dir. Wo leckst die nieder? Die Niederlassung. Kaum hat man sich niedergelassen, schon ist das befruchtend. Umgebracht. Um die Dummen. Ja, gut. Hamburg, alles im Alster. Wasser. Bier mit Limonade. Muss man viel von saufen, damit man da betrunken wird. Spezi heißt das in Bayern, glaube ich. Radler. Ja, wir sind mit dem Radler da. Alles Radfahrer da oben. Alles Radfahrer. Die letzten Radfahrer aus Bayern. Herr Lehrer, ich weiß was. Das ist Christa, habe ich gerade gehört. Ich will dir ja nur sagen, wenn sie rauskommen, das Wort, das sagen alle so. Wenn ich dir das sage, dann bin ich natürlich die Erste, die was sagt. Keine Chance. Ich will mich ja nicht einschleimen. Aber das muss gesagt werden. Du bist mir so eine. Aus dir kann man mehrere machen. Das sind Komplimente. Wie denn? Was? Wie machst du aus mir mehrere? Ja, ich stelle mich einfach mehrere Christas vor. Das ist jetzt schon... Das nennt man Kunst. Ja, noch letzte Frage. Letztes Thema, das ich wieder verfehle. Was? Versuch's gar nicht erst. Hast du den Eindruck, ich versuche was? Jetzt beleidigt er mich auch schon wieder. Ihr seid echt Künstler hier. Er hat es ja nur versucht, ne? Ja, genau. Und sonst hätte ich sagen können, es ist schon 3 Minuten nach 7. Also das sind Komplimente, er kann nicht warten, dass es vorbei ist. Ich kenne meine Schlapphüte. Schlappenmüde. Schlappe müde. Klapper, Klepper, Bauernfänger. Also der ja. Ich habe heute gerade eine Frage an Isa Gadata gelesen. Da wurde gefragt, denkst du manchmal an deine Schüler? Will ich dich auch fragen? Wo hast du denn das gelesen? Ach, vom gleichen Verlag da das. Nee, das, es gibt zwei. Es gibt auch noch ein anderes in dem Verlag, wo meins auch. Da gibt es auch ein neues. Bei welchem Verlag? Kamphausen oder bei dem? Ja. Es gibt auch einen. Von Turstig. Ja, das ist das letzte. Das hat Saudi übersetzt. Für Kamphausen. Die Saudi. Die Frage ist lustig und nachher die Antwort hat mich noch mehr überrascht. Denkst du manchmal an deine Schüler? Wenn mich friert in der Nacht oder was? Du bist ein bisschen kuschelig. Nee, er sagt dann mehr, als du dir vorstellen kannst. Ja. Könnte man auch so sagen. Oh. Das kann ich mir nicht vorstellen. Rakash, wenn ohne du, ohne dass ich dich denken würde, gäb's dich gar nicht. Okay. Das meint Nisargadatta auch damit. Ja. Ohne, wenn das Selbst dich nicht denken würde, gäbe es dich gar nicht. Ja, klar. Ja, also denkt er mehr an dich, als du dir da vorstellen kannst. Ich hab's etwas simpler verstanden. Das haben wir schon mitgekriegt. Ich auch. Da war man ein bisschen kurz gedacht. Na gut. Ja, es gibt viele solche Fragen. Aber das Buch ist eins der besten, das stimmt. Das, die letzten Tage da von. Das Beste war, was der letzte Satz, den er gesagt hat, ich habe vergessen. Na, jetzt verlässt mich auch noch das Bewusstsein und kein kümmert oder sowas. Nein, jetzt verlässt mich auch noch das Bewusstsein und kein kümmert. Also dieser, jetzt als letztes geht auch noch das Bewusstsein und kein kümmert. Oder, ja. Ja, oder sowas. Hab ich letztes Mal gesagt. Ne? Nee, ja, stimmt. Und es gibt immer noch keinen, den es kümmert. Ja. Ob es gekommen ist, beim Kommen kümmert es keinen und beim Gehen kümmert es auch keinen. Genauso hat er das gemeint. Und es gibt immer noch keinen, den es kümmert. Ob es da ist oder nicht. So, in dem Sinne, Thema verfehlt. Nachsitzen. Aufsatz. Aufsatz.